بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir waren beim 214. Hadith angekommen von Sunan Abi Dawud. Das ist das Kapitel 83 auf der Seite 118, Hadith Nummer 214. Das Kapitel lautet Geschlechtsverkehr ohne Höhepunkt. Und der Autor will damit sagen, oder die Frage aufwerfen, wie steht es um die Tahara? Muss man deswegen den Ghusl vollziehen? Ja oder nein? Ubay ibn Ka'b berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dies war zu Beginn des Islam eine Erleichterung für die Menschen, weil sie wenig Kleidung hatten. Hiernach hat er, sallallahu alaihi wasallam, den Ghusl angeordnet und diese Sache verboten. Abu Dawud sagte, gemeint ist, dass das eine Wasser aufgrund des anderen erforderlich wird. Dieser Hadith geht also um die Fragestellung. Wir wissen, geht um die Fragestellung, ab wann muss man den Ghusl vollziehen? Ab wann befindet man sich im Zustand der Janaba? Janaba ist der Zustand eines Mannes oder einer Frau nach dem geschlechtlichen Höhepunkt, nach der Ejakulation, oder, und das ist eben die Frage hier, auch vielleicht nur durch den Geschlechtsverkehr an sich. Und die Hadithe sind diesbezüglich vom Hukum her widersprüchlich. Manche besagen, man muss den Ghusl vollziehen, auch wenn man nicht ejakuliert hat. Und andere sagen, dass man den Ghusl nicht vollziehen braucht. Und warum ist der Hukum widersprüchlich? Weil, wie der Ubay radiallahu anhu das schon gesagt hat, das eine war am Anfang des Islam, das andere war dann erst später. Und wir kennen es aus der Scharia mehrfach, dass Dinge am Anfang leicht waren und dann erschwert wurden. Ich denke mal, das meiste, denn die Regeln kamen ja nach und nach. Am Anfang des Islam war einfach nur das Bekenntnis, dass man sich bekennt zum Islam, dass man die Schahada spricht und das war's. Aber alle anderen Regelungen, wie die Salah, Az-Zakah und so weiter, kamen ja nach und nach. Deswegen, das sind ja alles Formen der Erschwerung. Ja? Etwas war leicht und wurde dann schwerer. Es gibt manchmal auch Sachen, die leichter werden. Und es gibt auch manchmal Sachen, die ausgetauscht werden und gleich schwer bleiben. Okay? Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass es schwerer geworden ist, weil Allah seine Diener prüfen will und sie um Rangstufen erhöhen will und reinigen will, denn die Reinigung al-Ghusl ist ja letztendlich eine Form für uns, uns zu reinigen. Und Ubay radiallahu ta'ala hat auch die Begründung genannt, er sagte, weil die Menschen damals wenig Kleider hatten. In einer anderen Ausgabe heißt es, weil die Menschen noch nicht genug gefestigt waren im Glauben. Okay, weil die Menschen noch nicht fest sein glauben. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen barmherzig umgegangen ist und ihnen nicht alles auf einmal auferlegt hat. Und genauso ähnlich, ich sage noch einmal ähnlich, geht auch ein Muslim um mit jemandem, der zum Islam konvertiert ist. Ja, er sagt ihm auch nicht oder er legt ihm auch nicht gleich alle Pflichten auf, sondern das eine nach dem anderen und der Wichtigkeit nach. Der Wichtigkeit nach. Also der Gelehrte priorisiert. So hat es auch der Prophet gemacht, alayhi salatu wassalam. Tatsache ist, bei uns ist es heutzutage so, dass sobald der Geschlechtsverkehr stattfindet und sobald das eine Geschlechtsteil in das andere eingedrungen ist, ist der Ghusl erforderlich. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und das war eine Angelegenheit, über die es früher Meinungsverschiedenheit gab unter den Sahaba, sich dann aber irgendwann mal in der Zeit von Umar ibn Khattab geklärt haben und diese Meinungsverschiedenheit besteht jetzt nicht mehr. Ubay ibn Ka'b sagte, dass die Fatwa, nach welcher das eine Wasser nur aufgrund des anderen erforderlich wird, nur eine Erlaubnis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am Anfang des Islam war. Danach ordnete er den Rusul an. Das ist der berühmte Hadith, den wir gleich sehen werden, auf den sie verweisen, dass das eine Wasser aufgrund des anderen erforderlich wird. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen, brauche ich nicht vorwegnehmen. Aber diese Überlieferung, die wir jetzt hier gelesen haben, bestätigt die vorige, die wir schon gesehen haben. Aus diesem Hadith wird auch deutlich, dass der Muslim Allah nicht wirklich dienen kann, ohne der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah azza wa jalla sagt im Koran, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَى, oder wenn ihr Frauen berührt habt. Und was bedeutet das Berühren? Die Sunna hat es klar gemacht. Berühren bedeutet nicht, dass man ihre Haut einfach berührt, sondern dass der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Okay? Und deswegen, wenn jemand die Sunna außer Acht lässt, geht er in die Irre. Geht er in die Irre, weit in die Irre und ist Junub und seine Gebete sind ungültig. Und er widersetzt sich Allah und seinem Gesandten. Also das ist ein gewaltiger Irrweg. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mann sich zwischen den Armen und Beinen der Frau hingesetzt hat und das eine beschnittene Teil das andere beschnittene Teil berührt hat, dann ist der Rusul zur Pflicht geworden. Dieser Hadith des Propheten والسلام, macht deutlich, dass es nicht um die Ejakulation geht, sondern wir wissen aus anderen Überlieferungen, dass die Ejakulation auch ein Grund ist, dass man Junub wird. Wenn jemand nämlich im Schlaf ejakuliert, dann muss er ebenfalls den Rusul vollziehen. Aber das ist ein Grund dafür, dass man Junub wird. Ein anderer Grund ist eben der Geschlechtsverkehr an sich. Und der Prophet, der schamhaft war, hat diese Schamhaftigkeit gelernt durch den Koran al-Karim. Allah azza wa jalla hat diese Sachen umschrieben. Er sagte, wenn ihr Frauen berührt habt. Und genauso auch der Prophet sagte, wenn der Mann sich zwischen den Armen und Beinen der Frau hingesetzt hat und das eine beschnittene Teil, das andere beschnittene berührt hat. Und diese Sache kann nur sein, wenn das eine Geschlechtsteil in das andere eingedrungen ist und das im, und gemeint ist damit eben das Geschlechtsteil des Mannes, der Kopf des Geschlechtsteils des Mannes, wenn er eingedrungen ist, dann berührt eben das eine beschnittene Geschlechtsteil, das andere. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn diese Geschlechtsteile nicht beschnitten sind, dass deswegen der Rusul nicht erforderlich ist, sondern der Prophet ﷺ hat das angesprochen, was meistens bei ihnen zu seiner Zeit der Fall war. Ja? Deswegen, wenn einer von beiden nicht beschnitten ist, bedeutet das nicht, dass der Rusul deswegen nicht erforderlich ist, sondern man nennt das auf Arabisch, dass der, oder man sagt, der Usul-Gelehrte sagt, der Prophet a.s.w. hat eine Situation beschrieben, wie sie meistens der Fall war. Und wenn eine Sache nur deswegen so beschrieben wird, weil es meistens der Fall war, hat diese Eigenschaft keinen Einfluss auf das religiöse Urteil. Das heißt, wie war es meistens? Sie waren beschnitten. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann hat das keinen Einfluss auf das Urteil. Das Urteil bedeutet was? Dass man Rusul vollziehen muss. Okay? Das ist eine wichtige Regel, die in verschiedenen Bereichen eine Rolle spielt. Na, auf jeden Fall gemeint ist, wenn die Eichel eingedrungen ist und nicht mehr sichtbar ist, dann ist der Rusul erforderlich. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Der folgende Hadith ist derjenige, der aufgehoben worden ist. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, das eine Wasser wird nur aufgrund des anderen erforderlich. Abu Salama pflegt dies so zu tun. Diese Überlieferung sagt, das eine Wasser wird nur aufgrund des anderen erforderlich. Das heißt, wir haben hier zwei Dinge, die als Wasser bezeichnet werden. Ma, auf Arabisch, innamal ma'u minal ma. Das eine Wasser, das erforderlich wird, ist das Wasser des Russen. Das andere Wasser, was dieses erforderlich macht, ist der Samen des Mannes. Okay? Und damit soll gesagt werden, oder eben auch das Ejakulat der Frau, je nachdem, aber gemeint ist eben, erst wenn man den geschlechtlichen Höhepunkt erreicht hat, muss man den Russel vollziehen. Erst dann muss man das Wasser vom Russel verwenden. Okay? Das ist dieser Hadith, der abrogiert ist, aber wie ich gesagt habe, es gab damals eine Meinungsverschiedenheit und Abu Salama, radiallahu ta'ala anhu, offensichtlich hielt er sich an diesen Hadith und wenn ein Sahabi sich an diesen an einen abrogierten Hadith hält, dann kann das mehrere Gründe haben. Der einfachste und plausibelste Grund ist, dass er die anderen Hadithe nicht kannte. Okay? Dass die anderen Hadithe nicht kannte. Und deswegen haben auch manche Sahabe noch lange nach dem Tod des Propheten bestimmte Dinge praktiziert, die schon aufgehoben waren. Okay? Warum? Weil manche sind schon zur Zeit des Propheten woanders hingewandert. Manche sind in den Jemen, manche sind in Irak, manche sind was weiß ich wohin. Und deswegen haben sie nicht immer alles mitbekommen, was der aktuellste Stand war. Und deswegen hat man sich auch gerade bei der Lesung des Koran al-Karim verlassen auf diejenigen Sahaba, die letzte Lesung des Propheten mitbekommen haben, alayhi salam. Dann wussten sie, in welche Reihenfolge der Propheten den Koran gelesen hat, welche Verse aufgehoben worden sind und welche geblieben sind. Ja? Das sind alles Dinge, die manche Sahabe mitbekommen haben und andere vielleicht nicht. Und das ist eine Quelle für Meinungsverschiedenheit, die aber auf uns keinen Einfluss hat, weil wir wissen ja beide Formen der Überlieferung, die alten und die neuen. 84. Im Zustand des Junub erneut Geschlechtsverkehr haben. Eines berichtet, die Frage ist eben, darf man das? Und wenn ja, gibt es dann irgendwelche Handlungen, die man tun sollte, bevor man noch einmal Geschlechtsverkehr hat, wenn man schon Junub ist? Anas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Nachts zu allen seinen Frauen ging und danach nur einmal den Russel vollzog. Aus dieser Überlieferung ergibt sich deutlich, dass man, auch wenn man mehrere Dinge gemacht hat, für die man den Russel vollziehen muss, nicht nur einmal verkehrt, sondern zweimal oder dreimal, trotzdem braucht man den Russel nur ein einziges Mal vollziehen. Und das gilt auch für den Wudu bekannterweise. Wenn du dein großes Geschäft verrichtet hast, dein kleines Geschäft verrichtet hast, wenn du geschlafen hast, sind das alles drei Dinge, durch die du den Wudu verlierst. Aber trotzdem brauchst du den Wudu nur ein einziges Mal vollziehen. Warum? Fiqh-technisch sagen wir, wenn jemand zum Beispiel sein Geschäft verrichtet hat, dann ist er Muhdith. Man sagt, er ist Muhdith, das heißt, er ist in einem Zustand der kleinen Unreinheit. Muhdith hadathan asghar. Hadith asghar ist der kleine Zustand der Unreinheit. Und wenn er nochmal was macht, ist er immer noch in diesem gleichen Zustand. Ja, der wird nicht irgendwie stärker. Und der Wudu hat den Effekt, dass er eben diese immaterielle Unreinheit entfernt. Ja? Und sie entfernt sie ganz, nicht nur teilweise. Gott sei Dank, sonst muss man jedes Mal mehrmals den Wudu vollziehen. Das wäre sicherlich eine große Erschwernis. Ne? Na. Die Frage ist aber nun, gibt es eine bestimmte Sunna-Handlung, die man machen sollte? Und deswegen heißt es in der Kapitel 85, den Wudu vollziehen wenn man noch einmal zu seiner Frau zurückkehren will. Und das ist wieder eine Umschreibung für den Geschlechtsverkehr. Das versteht der Erwachsene, versteht das Kind nicht. Und warum ist es schön, das zu umschreiben? Denn der Koran al-Karim und auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden nicht nur vor Erwachsenen gelesen, sondern auch vor Minderjährigen gelesen. Und es kann sein, dass der Koran eine Tochter dem eigenen Vater vorträgt oder den Hadith ein Sohn seiner Mutter vorliest und so weiter und so fort. Und deswegen gehört es zur Scham, Dinge zu umschreiben. Der Gelehrte allerdings im Unterricht ist manchmal verpflichtet, damit es keine Missverständnisse gibt und damit die Gesetze, die Gesetzlage auch klar und deutlich ist, Dinge beim Namen zu nennen, wie sie im Detail sind. Und haben wir auch gesehen, das hat auch der Prophet gemacht, sagt, wenn das eine Geschlecht, wenn das eine beschnittene Teil das andere beschnittene berührt. Das heißt, die eine beschnittene Stelle die andere berührt. Okay? Genauer hätte er es nicht beschreiben können, a.s. Das ist aber notwendig, damit man den Hukm kennt. Und wie manche Gelehrte gesagt haben, von diesem Hadith alleine hängen 70 verschiedene islamische Bestimmungen ab. 70 Dinge hängen ab nur von diesem einzigen Hadith. Deswegen ist er von großer Bedeutung. Ja. Was hängt zum Beispiel davon ab? Wir wissen, wenn jemand geheiratet hat und zu seiner Frau die Scheidung ausspricht, dann ist die erste Frage, die der Gelehrte stellen muss oder wissen muss, bevor er antwortet, wie jetzt der Scheidungsprozess verläuft und so, ist er zu seiner Frau schon eingegangen oder noch nicht? Das ist die erste Frage. Aber die braucht er nicht stellen, wenn er weiß, sie haben schon Kinder zusammen und so. Aber das ist die erste Information, die er haben muss. Warum? Weil wenn er zu seiner Frau noch nicht eingegangen ist, ist sie sofort geschieden. Und sie kann eine Minute später einen anderen Mann heiraten. Es gibt keine Idda, keine Wartezeit. Okay? Und er kann sie auch nicht mehr zurücknehmen. Er müsste einen neuen Ehevertrag aufsetzen, wenn es das erste Mal gewesen ist. Oder das zweite Mal. Wenn er aber zu seiner Frau schon eingegangen ist, dann gibt es eine Wartezeit. Und die ist bei denjenigen Frauen, die eben ihre Menstruation bekommen, 3 Zyklen. 3 Zyklen. Manche Gelehrte sagen 3 Reinheitsphasen, manche 3 Blutungsphasen. Aber das Entscheidende ist was anderes. Ne? Ob im gleichen Moment fremd geworden ist oder ob sie erst nach 3 Zyklen fremd wird und man noch die Möglichkeit hat, sie zurückzunehmen. Das ist ein Urteil von 70, das abhängt von diesem einen Hadith. Also, jetzt die Frage, die der Autor gestellt hat, 85, den Wudu vollziehen, wenn man noch einmal zu seiner Frau zurückkehren will. Abu Rafi' sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts zu all seinen Frauen ging und bei jeder den Ghusl vollzog. Abu Rafi' sagte, ich sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, warum vollziehst du den Ghusl nicht nur einmal? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dies ist lauterer, besser und reiner. In Zusammenhang mit dem vorigen Hadith sehen wir, dass der Prophet a.s. manchmal Dinge macht, die erlaubt sind, aber sie sind nicht die Vollkommenheit. Warum nicht? Entweder weil er den Leuten beibringen möchte, dass man es auch anders machen darf. Oder manchmal ist man nicht sehr motiviert, die besten Taten zu vollziehen. Manchmal ist man motiviert, 2 Rak'a zu beten. Manchmal motiviert, 10 Rak'a zu beten. Manchmal ist man motiviert, 10 Minuten zu beten. Manchmal motiviert, eine halbe Stunde zu beten. Manchmal 2 Stunden zu beten. Der Mensch ist unterschiedlich motiviert, was zusammenhängen kann mit seiner Energie, was zusammenhängen kann, ganz praktisch in diesem Fall mit dem Wasser, das man zur Verfügung hat, was zusammenhängen kann mit der Temperatur, vielleicht war es im Winter, es war anders als im Sommer und so weiter und so fort. Tatsache ist, es ist erlaubt, ohne den Ghusl zwischendurch zu vollziehen, aber den Ghusl zwischendurch zu vollziehen ist besser, lauterer und reiner, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Es ist also eine Sunnah. Abu Dawud merkt an und sagt, der Hadith von Anas ist authentischer als dieser. Das heißt, der Hadith von Anas ist, den wir vorher gesehen haben. Beide sind authentisch, aber einer ist authentischer als der andere. Deswegen sollte es, das hilft uns nur, wenn es zu einem Widerspruch kommt. Aber wir sehen keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Überlieferungen, denn bei so vielen Nächten kann der eine Hadith sich auf eine Situation beziehen und der andere auf die andere. Wir haben gar keinen Widerspruch. Abu Sa'id berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch zu seiner Frau eingegangen ist und dann zu ihr zurückkehren will, soll er dazwischen den Wudu durchführen. Mit diesem Hadith schließt Imam Abu Dawud rahimahullah dieses Kapitel ab, das 85. Und dadurch lernen wir, dass wir drei verschiedene Stufen haben. Stufe Nummer 1, man vollzieht weder den Wudu noch den Ghusl. Stufe Nummer 2, man vollzieht den Wudu, das ist sicherlich besser, weil es ja eine zusätzliche Ibadah ist. Und Stufe Nummer 3, man vollzieht den Ghusl. Warum ist der Ghusl besser? Weil wir wissen, dass Ghusl anstrengender ist. Und noch deutlicher, wenn man den Ghusl vollkommen vollzieht, ist der Wudu ja irgendwie dabei. Ja, also der Wudu lässt sich ja irgendwie unterordnen. Nach manchen Gelehrten vollzieht man sogar erst den Wudu und dann den Ghusl, aber das ist nicht unser Thema. Entscheidend ist, beim Ghusl wasche ich ja alles, was ich beim Wudu auch wasche. Also ist natürlich zweifellos wertvoller. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und jeder Mensch sucht sich das aus, was er kann und was er an Hasanat erreichen möchte. 86. Im Zustand des Junub schlafen. Frage ist also, ist das erlaubt? Und wenn ja oder nein, unter welcher Bedingung sollte man das machen oder eher nicht? Abdullah ibn Umar ibn Khattab berichtet, dass Umar ibn Khattab beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einmal erwähnte, dass er manchmal nachts Junub wurde. Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, vollziehe den Wudu, wasch dein Glied und leg dich dann schlafen. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass man im Zustand der Janabe schlafen darf. Warum? Weil er den Ghusl nicht vollzog. Weil er sagte, vollziehe den Wudu, wasche dein Glied und leg dich dann schlafen. Dadurch tritt er nicht aus der Janabe aus. Also ist erstmal erlaubt, dass man al-Junub schläft. Vollkommener ist es aber, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass man sich vorher wäscht und den Wudu vollzieht. Und aufgrund der Reihenfolge der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben manche Ulama gesagt, wenn du mit jemandem ein Rätsel machen möchtest, stelle ihm die Frage, welcher Wudu wird niemals ungültig? Welcher Wudu wird niemals ungültig? Warum? Oder die Antwort lautet, der Wudu des Junub. Der Wudu des Junub. Warum? Wenn der Junub Wudu vollzieht, wird er dadurch Tahir? Nee, oder? Okay. Wenn der Prophet danach sagt, vollzieh den Wudu und wasch dein Glied. Wenn er das als zweites sagt, wasch dein Glied. Und wir wissen durch das Berühren der Geschlechtsteile, das setzt sich jetzt voraus, ja? Nicht alle Gelehrte stimmen damit überein. Aber sagen wir, so haben wir es auch gelernt im Fiqh-Unterricht, ja? Dass das Berühren der Geschlechtsteile den Wudu ungültig macht. Wenn wir auf dieser Meinung aufbauend fragen, dann müsste ja sein Wudu ungültig werden, richtig? Wird aber nicht. Wird aber nicht. Sonst würde es keinen Sinn machen, die Aussage des Propheten. Wasche dich, mach den Wudu, meine ich, wasch dein Glied, dann wäre so Wudu wieder weg. Okay? Aufbauend auf diese These sagen wir, dass der Wudu, der niemals ungültig ist, der Wudu des Junub. Klar? Tamam. Machen wir noch ein Kapitel mit zwei Hadithen, weil dann ist die Zeit auch vorbei, wollte noch ein paar Fragen vielleicht entgegennehmen. Im Zustand des Junub essen. Aisha berichtet, radiallahu anha, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er Junub war und schlafen wollte, vorher den Wudu vollzog. Dieser Hadith hat offensichtlich gar nichts zu tun mit der Überschrift. Weil die Überschrift lautet, im Zustand des Junub essen. Richtig? Und da kommt die Überlieferung, dass der Prophet, wenn er Junub war und sich schlafen legen wollte, vorher den Wudu vollzog. Das stimmt überein mit der Überlieferung von Umar vorhin, radiallahu anhu, aber hat erstmal mit dem Kapitel nichts zu tun. Imam Abu Dawud, erstmal, sowas passiert manchmal in den Büchern, weil Bücher werden überliefert und es kann sein, dass ein Überlieferungsfehler ist und dass der Hadith in ein falsches Kapitel gerutscht ist oder dass die Überschrift verschoben worden ist beim Kopieren. Das kann passieren, aber das ist hier nicht der Fall, sondern Abu Dawud, rahimahullah, war sich dessen bewusst und wusste sagt dir jetzt gleich, dass diese Überlieferung, dass nur eine Version dieses Hadithes war. Und deswegen sagt er jetzt als zweites beim Hadith 223, in der Version von Muhammad ibn Sabbah, das ist ein anderer Überlieferer, der den gleichen Hadith überliefert, ja, heißt es zusätzlich, und wenn er als Junub essen wollte, wusch er sich seine beiden Hände. Also lautet die Antwort auf die Frage, wer etwas zu sich nehmen möchte, zu essen zu sich nehmen möchte, als Junub, soll sich vorher seine beiden Hände waschen. Das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Abu Dawud sagte, Ibn Wahab überliefert den Teil mit dem Essen über Yunus als die Worte von Aisha. Das bedeutet was? Das heißt, diese Aussage, dass der Prophet a.s.w. seine Hände wusch, bevor er was essen wollte, wenn er Junub war, wird einmal überliefert von Aisha über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und offensichtlich wird es einmal überliefert als Worte von Aisha im Sinne von als entweder als Handlung von Aisha radiallahu ta'ala anha oder die vorige Überlieferung war nicht eine Aussage von Aisha selbst und Allah weiß am besten Bescheid. Entscheidend ist, dass es in einer Version über den Propheten überliefert wird, alaihissalatu wassalam, und das genügt uns auch, zunächst einmal genügt es uns, um nach dieser Sunna zu handeln oder eine Rechtfertigung zu haben, danach zu handeln. An dieser Stelle machen wir Stopp. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad.